Und wie lauten deine Sünden, mein Sohn? Ach, Padre, ich will Sie nicht die ganze Nacht wach halten, darum erzähle ich Ihnen nur, was zuletzt so passiert ist. An diesen Händen klebt jede Menge Blut. Du sprichst in Metaphern. Wenn ich was wissen will, dann suche ich mir jemanden, der mehr weiß als ich, gehe hin und frage ihn. Manchmal mit einigem Nachdruck. Da wir gerade dabei sind, heute Nacht, habe ich 3 Männer getötet. Und vorher gefoltert. Man könnte sagen, ich habe mich in der Nahrungskette nach oben gearbeitet. Die ersten beiden waren nur kleine Laufburschen. Aber es war Connolly, der miese Geldsack, der ihren Namen erwähnt hat. Um Himmels Willen, dies ist ein Haus Gottes. Nennen Sie mir einen verdammten Namen. Rock. Sie stellen Ihr Glück wirklich auf die Probe, Padre, wenn Sie mir so einen Mist erzählen. Es kann niemals so groß sein. Es gibt eine Farm im Norden einer Lennox. Die Antworten sind dort. Finde es selbst heraus. Und während du das tust, solltest du dich fragen, ob eine Schlampe wie diese tote Nutte es wert ist, für sie zu sterben. Wert für sie zu sterben? Für sie zu morden? Für sie zur Hölle zu fahren? Don't want, don't do it, man. Don't want, don't do it, man. Don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't auf! Mensch, hör auf! Mensch, hör auf! Mensch, hör auf!